Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Oh, Leute, habt ihr euch schon mal einen Nerv eingeklemmt? Und der geht nicht mehr rein. Katastrophe ist das, Katastrophe. Habe ich alle Jubeljahre mal. War heute beim Sport, hab nur Rückenübungen gemacht und ja, auch Sauna. Danach ging es mir richtig gut, jetzt bin ich wieder zu Hause und ja, jetzt kommen die Schmerzen wieder. Hab mir jetzt nochmal ein Wärmepflaster von Doc auf den Rücken geknallt, das brennt richtig wie Feuer, aber da muss man durch. Und nochmal eine Schmerztablette genommen, ich soll eigentlich nur zwei am Tag nehmen, aber ich hoffe, das geht ja, die nächsten Tage weg und dann schauen wir mal. Und euch allen einen schönen Nikolaus noch und ja, man sieht und hört sich auf Facebook, bei WhatsApp oder halt hier. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend, wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ciao.